Zurzeit erregen die von den Studenten und Jugendlichen Südkoreas angebrachten großen Wandzeitungen große Aufmerksamkeit. Am 25. Oktober entschuldigte sich die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye zum ersten Mal bei der Bevölkerung für die Einmischung von Choi Soon-sil in die Staatsangelegenheiten. Ein Student, der über die unehrliche Entschuldigung empört war, brachte am 26. Oktober eine große Wandzeitung, die das Park Geun-hye-Regime verspottet, an der Wand des Gebäudes der Universität Busan an. Diese Wandzeitung, die im Namen eines jungen Mannes, der das regenbogenfarbige Land bewundert, veröffentlicht wurde, ist auch auf den Geländen der Universität Pugyong, der Lehrerhochschule Busan und der Universität Silla und überall in der Stadt Busan zu sehen. Am 27. und 28. Oktober erschienen auf dem Gelände der Universität Chungbuk, wie der Bibliothek und an den der Uni untergeordneten Hochschulen die großen Wandzeitungen mit verschiedenen Themen, wie die Regierung von Park Geun-hye und Choi Soon-sil soll volle Verantwortung tragen und zurücktreten, und Kraft des Weltalls soll die Marionettenpräsidentin zurücktreten. Am 1. November waren an mehreren Orten auf dem Gelände der Oberschule Wungang im Bezirk Notsola mehrere große Wandzeitungen im Namen aller Mitglieder des Schülerrates der Oberschule Wungang zu sehen, die das korrupte und faule Leben von Choi Soon-sil und ihrer Tochter verspotteten. Ein Student der Universität Gimyung in Daegu hängte auf dem Unigelände eine große Wandzeitung mit dem Titel »Das Stillschweigen über Ungerechtigkeit bedeutet die Unterstützung der Ungerechtigkeit«. An demselben Tag brachten die Studenten der Universität Songyungan eine große Wandzeitung unter dem Titel »Das laute Wehklagen an diesem Tag, in der die heutige Situation mit der in der vergangenen Zeit der Fabrizierung des Fünf-Punkte-Vertrags von Ulsa durch den japanischen Imperialismus verglichen wurde, an einer Wand des Uni-Gebäudes an und verspotteten darin die Affäre von Choi Soon-sil«. Am 4. November brachten die Schülerinnen der Frauenoberschule Songsim in ihrer großen Wandzeitung das Schamgefühl über die Tatsache, dass die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye ihre Schule absolviert hatte, zum Ausdruck.